Sie hören den Artikel Prognathie, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Prognathie: Als Prognathie wird die Form des Gebisses bezeichnet, bei der die Zahnbögen von Oberkiefer und Unterkiefer deutlich aus der Gesichtsfläche ragen, so dass sich eine sogenannte Schnauze bildet. Im Verlauf der Stammesgeschichte des Menschen wurde die ursprüngliche Prognathie der frühen Hominini schrittweise reduziert. Die ursprünglich parallel zueinander stehenden linken und rechten Gebissreihen der Backenzähne wurden zunehmend abgerundet. Zudem wurden die Eckzähne kleiner. Das Gebiss des modernen Menschen ist daher parabelförmig gebaut und tritt kaum noch aus der Gesichtsfläche heraus. In der Kieferorthopädie bezeichnet Prognathie eine als unerwünscht geltende Stellung des Oberkiefers. Sie hörten den Artikel Prognathie, gesprochen am 8. Juni 2014 von Kogge. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/prognathie. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden